herzlich willkommen zum Uncast Folge 158. Und der Titel diesmal: Am falschen Ende sparen? Ja, und ohne Fragezeichen. Was hat's damit auf sich? Das Thema ist natürlich mal wieder der ausschlaggebende Punkt, ja, für diesen komischen Titel. Wie gut soll ein Handy sein? Welche technischen Daten soll ein Handy sein, wenn man das jetzt heutzutage kauft? Damit werde ich mich jetzt gleich schon beschäftigen. Dann gibt's hier dann natürlich jede Menge News. Wie könnte es auch anders sein? Diesmal dreht sich natürlich hauptsächlich um die Neuankündigungen, die es hier gab, ja, und Vorstellungen auch schon. In der Community ging es diesmal auch wieder ein bisschen zur Sache. Und natürlich auch wieder die App der Woche. Aber wie immer, ein Thema fange ich mal an. Technische Daten, wichtig oder nicht? Das ist die Frage, die viele Leute dauernd beschäftigt. So diese Jagd nach den besten technischen Daten, das kann zu einer Sucht werden, ja, wo es dann auch irgendwann nicht mehr plausibel ist, ja. Aber kann es nicht doch sein, dass vielleicht so ein gewisses Fünkchen Wahrheit da drin ist, oder es gut ist, wenn man vielleicht so auf die technischen Daten dann schaut, ja? Auch als Normalnutzer, und das meine ich jetzt natürlich. Klar, ein Power-User braucht ein Power-Gerät, ja? Das ist klar. Aber wie sieht's mit den Normalos aus? Da ist es eben oftmals gefährlich. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Gerät vorschlägt, dessen technischen Daten eben nicht so gut sind. Man muss sich halt eins vor Augen halten. Android ist im Prinzip ein System, basiert ja auch auf einem System wie GNU/Linux. Und das ist ein System, das eigentlich für Computer gemacht wurde. Ja, zwar nicht ausschließlich, aber hauptsächlich gedacht wurde für eine Computernutzung. Die Hardware der Smartphones, man kann auch sagen, das sind Computer. Und das zeigt sich dann auch in der Haltbarkeit von so einem Teil. Und damit meine ich nicht nur die Haltbarkeit mit, es funktioniert noch, sondern die Haltbarkeit mit, im Sinne von, läuft die neue Software auch noch auf meinem Gerät. Das ist Computerbesitzer, die wissen das. Wenn man sich einen PC kauft, ist der am Tag, von dem man den gekauft hat, veraltet. So, und dann kommt es darauf an, wie lange kann man eben da zum Beispiel die neue Spiele, die rauskommen, installieren, nutzen, ja, wann ist es nicht mehr sinnvoll, ja, zum Beispiel viele Leute müssen jetzt, wenn zum Beispiel das neue Battlefield 4 rauskommt, ja, müssen sich einen neuen Rechner kaufen, wenn sie das vernünftig spielen wollen, weil es eben nicht mehr geht, ja, und solche Meilensteine, die können ganz, ganz schnell kommen. Jetzt hat eben jemand ein Gerät gekauft, das eben nur zu dem Zeitpunkt, an dem er das gekauft hat, nur mittelmäßig ist, ja, der kann sich dann die neue Software, das neue Battlefield 4 gleich mal abschminken. Die wird nicht mehr funktionieren. Ja. Und ähnlich, wenn auch nicht ganz so dramatisch, ist es aber auch schon bei den Android-Geräten. Da ist vor allem wichtig Speicher und damit meine ich hauptsächlich RAM-Speicher, ja. Also der Arbeitsspeicher, der benutzt wird, und die Prozessorgeschwindigkeit natürlich, aber kombiniert mit der GPU, dem Graphics Processing Unit, ja, also das heißt, die ist ja damit drauf. Wenn wir also jetzt hier von Android Prozessor sprechen oder zum Beispiel Snapdragon 800, dann besteht der ja im Gegensatz zu dem Computer, ja, also quasi auf einen kombinierten Chip, ja. Und da basiert auf einem kombinierten Chip aus Prozessor und GPU und Grafikprozessor, wenn man so will. Ja, beim Computer hat man eben die Möglichkeit, ja, ich möchte hier den Prozessor, aber ich nehme eine Nvidia-Grafikkarte oder eine ATI-Grafikkarte, ja, oder ich nehme einen AMD-Prozessor und so weiter und so weiter. Man kann es da kombinieren. Und hier müssen sich halt die Hersteller selbst Gedanken machen, wie sie das kombinieren. Und da gibt es auch die komischsten Kombinationen, ja. Tegra, Nvidia hat ja jetzt eine Tegra-Lizenz freigegeben. Das heißt, es können jetzt unterschiedliche Prozessorhersteller können jetzt zum Beispiel eine Tegra Chipsatz integrieren in ihren Prozessor. Das kommt dann eben, dann kommt eben hier das zustande, dass man eben sehr, sehr viele verschiedene Angaben hat. Nicht immer ist eine höhere Gigahertzzahl auch gleichbedeutend mit schnellerem Gerät. Von daher ist es gar nicht so einfach. Der S800 beispielsweise, um bei dem mal zu bleiben, das ist sozusagen im Moment die neue Referenz. Ja. Damit ist man zum Beispiel auf der sicheren Seite. Das heißt nicht, dass jetzt der S400 oder andere kompatible Prozessoren hier irgendwie jetzt gleich weg sind vom Fenster, sondern das heißt einfach nur, dass man hier sich daran orientieren kann an diese Leistungsfähigkeit. Also wenn der sehr weit weg ist von dem, dann würde ich zum Beispiel sagen, nein, das lieber nicht nehmen, das Gerät, weil man hat so ein Gerät in der Regel, Normalbenutzer, ich rede jetzt immer von Normalbenutzern, 2 Jahre, ja, zum Vertrag eben. Und wenn nach einem Jahr bereits schon man feststellt, dass das Gerät langsamer wird, viel langsamer, trotzdem, dass man alle Ratschläge der Profis mit Cache löschen, Daten löschen und so weiter, immer langsamer und langsamer wird, dann hat das auch einen Grund. Ja. Oder wenn dann zum Beispiel eben neue Spiele rauskommen, Top-Spiele, dass es dann eben zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Also zum Beispiel, dass GTA Vice City rauskam auf Android, das war auch so ein Punkt, wo viele Leute sauer waren, die sich eben ein Gerät eigentlich frisch gekauft haben und dann wird das nicht unterstützt. Und dann hat Rockstar auch gleich klipp und klar gesagt, wir können nicht jedes Gerät unterstützen, weil jedes Gerät ist fähig, unser Programm auszuführen. Man kann optimieren durch gute Programmierung, da komme ich heute auch noch in den News dazu, aber eben nur begrenzt. Es ist eben nur mal so, wer sich am Anfang schon knapp mit entscheidet und nur knapp das nimmt, was er braucht, der hat morgen eben schon ein Gerät, das nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat. Und selbst wenn man das immer gleich benutzt, also nichts großartig Neues drauf macht, ja, kann es sein, dass es irgendwann nicht mehr benutzbar ist, weil die Standard-Apps auch immer wieder erweitert werden. Ja. Zum Beispiel bei meinem G1, ja, da hatte Google Maps im ersten Update 3 Megabyte, da war was los, da haben die Leute getobt, ja, und das geht gar nicht, und da ist ja schon wieder, das ist ja schon wieder so und so viel Prozent von meinem Speicher weg, das geht nicht, ja, so Sachen wie Google Plus, wo dann später kam, das wäre so überhaupt gar nicht von alleine von der Größe her gar nicht möglich gewesen, ja. Weil einfach zu wenig Ressourcen da vorhanden sind. Heutzutage geht man mit den Megabytes um, auch schon auf dem Handy, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ja, da hat auf einmal so eine normale App, ja, nach einer kurzen Zeit Benutzung, weil da Daten abgelegt werden, auf einmal 70, 80 Megabyte groß, ja, die eigentlich im Betriebssystem integriert sein sollen, ja, und mittlerweile gibt es eben auch Spiele, die schon 1 Gigabyte allein schon vom Spiel her haben. Das sind also unvorstellbare Größen für ältere Geräte. Das ist nämlich genau das Problem. Die Standard-Apps, und das merke ich auch hier auf zum Beispiel auf meinem Nexus S, ja, das ist überfordert mit den Standard-Apps. Hangout, ja, Hangout beispielsweise, das neue Maps drauf, und das wird immer größer. Ich habe gar keinen Platz mehr für normale Apps. Ja, der Platz ist schon fast durch die Standard-Apps verbraucht und die Leistungsfähigkeit geht dann eben drastisch nach unten, obwohl man eben gar keine so schlimmen und neuen Spiele beispielsweise jetzt installiert hat. Ja. Das muss man immer bedenken. Auch die Betriebssystem-Updates, so gern man die hat, ja, können ein Gerät auch verlangsamen. Ja. Und da sieht man eben auch, dass es manchmal eben, so, auch wenn man es nicht gern hört, manchmal eben richtig ist, dass Firmen sagen, okay, für dieses Gerät gibt's eben das neue OS jetzt nicht mehr, weil das eben schon zu alt ist. Und hier mit dem Jelly Bean 4.1.2 ist das eigentlich das Nexus S schon über dem Limit drüber. Ja, also das ist richtig ausgenutzt. Ja. Also da ist kein Platz mehr für gar nichts mehr. Und von der Geschwindigkeit her. Und wenn nicht auszumalen, wenn da jetzt 4.2 oder 4.3 drauf käme, das ja noch weitere Funktionen hat, ja, noch weitere Hintergrunddienste laufen und so weiter, ist es unmöglich. Das geht einfach nicht. Ich habe jetzt gestern gerade müsse wieder mein Lieblingsprogramm deinstallieren, das ist der File Expert. Warum? In der neuen Version hat er irgendwas am Laufen, einen Task, der sich beim Starten vom Handy also quasi startet und bleibt dann aktiv. Ja. Und dasselbe gilt übrigens auch für Google Music, bloß das kann ich und will ich nicht deinstallieren. Auch das hat einen Task einfach im Hintergrund, um das die Benutzung zu verbessern, dass immer alles aktuell ist und so weiter und so weiter. Die Entwickler, die sowohl von System als auch von den Apps, gehen einfach davon aus, dass eine gewisse Leistungsfähigkeit bei dem Handy eben vorhanden ist. Und wenn die dann eben nicht mehr vorhanden ist, dann kann das eben auch nichts mehr bringen. Ja? Und dann hat man ein Problem. Deswegen ist es meiner Meinung nach ja nie falsch, ja, sich ein High-End-Gerät zu nehmen, ja, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht braucht, denn in einem Jahr ist das High-End Low-End. Ja, so ist das. Auch wenn, wie gesagt, viele Leute wollen das nicht hören, die kaufen sich ein Gerät und sagen hier, ja, das ist jetzt mein Handy und nach einem Jahr stellen sie fest, ja, das ist jetzt aber unteren Ende angelangt, ja. Und wenn man jetzt das Top-Handy kauft, dann hat man vielleicht eben die Chance, da gut eben die 2 Jahre rumzukriegen, ohne dass man so arg in Bedrängnis kommt. Ja. Aber wenn man eben schon ein Gerät dann kauft, das dann schon nicht mehr top ist, ja, dann ist es eben ruckzuck am unteren Ende und dann hat man ein Problem, dass es dann eben nichts mehr geht. Am Ende rächt sich dann die Sparsamkeit. Ja, man hat dort 100 Euro gespart, ja, beim Kauf vom Gerät, aber letztendlich muss man sich dann schon nach einem Jahr Gedanken drüber machen, ein neues zu holen, beziehungsweise dann ist man eben auch nicht sehr erfreut drüber, wenn man das dann merkt. Ja. Und deswegen war es schon immer, das war auch beim Computer immer schon so der Fall, ein Verfechter, jetzt das Beste kaufen, ja, und dann hat man auch ein paar Jährchen länger oder zumindest mal eine Zeit lang länger dran, ja, als eben, wenn man sich das ausgerechnet, was gerade noch so geht ist. Ja. Ich habe hier einen Quad-Core Computer, PC, ja, damals mit einer 9800 GTX Extreme Grafikkarte dran. Ja, ich meine, ich bin ein Gamer, ja. Aber als ich mir das Gerät gekauft habe, ja, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, da haben die Leute mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, was willst du denn mit der Mördermaschine? Ich habe ewig viel Geld dafür ausgegeben, ja, und das war absolut top. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Gamer. Und dann, ja, das ist nur für zu spielen, so ein Teil. Ja, genau deswegen für zu spielen, so ein Teil. Und von der Prozessorleistung her kann ich die immer noch benutzen. Ich meine, heutzutage, wenn man heutzutage ein neues Gerät kauft, ja, und sagt dann Quad-Core auf 2,5 GHz, ja, also Desktop-Gerät und 9800 GTX-Grafikkarte, die gibt's nicht mehr, aber in dem Leistungsbereich, ja, dann ist es heutzutage nur noch so ein Computer, ja, für Büroarbeiten und für ja, leichte Sachen, aber nicht mehr für Spielen. Ja, für Spielen braucht man dann schon eine neuere Grafikkarte und mehr Prozessorleistung. Ja, da geht's rund. Und das sind eben die Sachen, nur die Tatsache, dass ich das eben damals total überspannt habe, den Bogen mit den technischen Daten, mir gekauft habe, die Mördermaschine, kann ich den jetzt sogar noch nutzen. Es ging mit anderen Geräten teilweise nicht mehr. Also, da haben schon Bekannte seit dieser Zeit, ja, 3 neue PCs gekauft. Und sind jetzt erst dann quasi in eine höhere Leistungsklasse gekommen. Und wenn ich mir das dann ausrechne, dann haben die gutes Doppelte bezahlt, was ich bezahlt habe an PCs. Und ähnlich kann man das eben auch hier sehen. Wer natürlich sagt, okay, ich brauche diese Leistung nicht, dann immer daran denken, man braucht sie jetzt nicht. Ja. In einigen Monaten, wendet sich vielleicht das Blatt schon, so langsam aber sicher geht es, und dann bringt Google wieder ein neues Update raus für die, was weiß ich, für die Navigation oder für Maps und Google Plus und das, und ruckzuck stellt man dann fest, so, jetzt fängt's an zu ruckeln, jetzt wird's langsam, ich habe nicht genug Speicher, die Prozessorleistung ist hin, ja, und dann ärgert man sich maßlos. Gut. Es gibt übrigens da, ich möchte es auch ansprechen, verschiedene Meinungen. Ja, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja gut, okay, aber Normalbenutzer brauchen diese Leistung nicht. Warum sollten Normalbenutzer diese Leistung haben? Zum Beispiel Phil Nicholson von Android Central, den ich sehr respektiere, der hat zum Beispiel gesagt, dass die technischen Daten einfach überbewertet sind. Ja, aber ich kann dem nicht zustimmen, ja, weil eben das Problem ist, dass diese technischen Daten eigentlich nur aussagen für mich, wie lange kann man mit dem Teil noch was anfangen. Ja. Und wenn man von der Seite herankommt, dann sollte man auch gucken, dass man was Vernünftiges holt und nicht hier oder Mid-Range oder mit Low-Range-Schiene anfängt. Ja. Denn auch bei Normalbenutzern ist es eben so, da kommt der Kumpel mit seinem neuen Galaxy S4, ja, und dann hat man eben ein älteres Gerät und sagt, hier, guck dir mal das an, die neue App, bla bla bla, da installiert das mal. Ja. Dann versucht man es zu installieren, dann heißt es entweder, ja, nicht kompatibel, oder man installiert es und ja, bei ihm zack, zack, zack, und man selbst, bei jedem Tastendruck wird dann ewig lang. Habt ihr eigentlich schon mal SwiftKey probiert auf dem alten Gerät? Also kann jetzt hier mit dem Nexus 4 nach all den System-Updates und so weiter, ich habe wirklich nicht mehr viele andere Apps drauf. Ja, kann ich also manchmal 30 Sekunden warten, wenn ich vorher ein paar Apps aufhabe, bis zu 30 Sekunden warten, bis alleine SwiftKey aufgeht, damit ich tippen kann. Bei Hangouts beispielsweise ist es sehr oft, ich rufe Hangouts auf, dann ist unten das Eingabefeld, ich klicke aufs Eingabefeld und dann dauert's, und dann dauert's, und dann dauert's, und dann dauert's, und dann dauert's. Und irgendwann kommt dann mal die Tastatur rein, dann kann ich anfangen zu tippen, dann bleibt er noch stocken, dann bleibt er stehen, ja, macht wieder etliche Sekunden lang Gedenkzeit und dann fängt es langsam an, da zu erscheinen, was ich getippt habe. Ja. Das ist die Realität und ich meine, da muss man eben gucken. Ja. Also wie gesagt, die Meinungen gibt's da durchaus unterschiedliche. Und ich möchte auch nicht sagen, dass jeder da drankommt an das Limit. Jemand, der zum Beispiel überhaupt gar keine neuen Apps installiert, der kann wahrscheinlich auch mit so einem Midrange-Gerät noch in 2 Jahren die Dienste nutzen. Aber wie gesagt, ich finde, und da muss ich auch wieder gleich in Einschränkungen machen, ich finde eben, dass auch die Hersteller, wie zum Beispiel jetzt Google, da aufpassen müssen, also die Handyhersteller vom OS her, dass sie dann nicht die alten Geräte vergessen. Die Updates, die momentan kommen, sind einfach unter ferner liefen, was die Größe und die Ressourcen anbelangt. Das kann einfach so nicht mehr sein. Ja. Und deswegen, eigentlich braucht man schon ein gutes Gerät, alleine schon für die Standard-Apps. Ja. Die Jungs bei Google machen sich offenbar nicht mehr so viele Gedanken darüber, über Größe von einer App oder sowas, weil die wahrscheinlich dann alle mit ihren Top-Handys hier rumhängen und Speicher im Überfluss haben, ja. Und Prozessorleistung bis zum Abwinken, das kennt man ja mit den Spiele, die da auch für den PC herauskommen, ja. Die dann einfach auf einmal, ja, wenn das Spiel nicht läuft, dann schreibt man einfach größere Mindestvoraussetzungen drauf und schon geht es wieder. Ne? Optimierung kenne ich nicht. Ja. Also, lieber etwas tiefer in die Tasche greifen, lieber ein High-End-Gerät holen, auch wenn man es nicht braucht. Dann hat man im Jahr noch ein Mid-Range-Gerät. Wer sich da schon ein Gerät holt, eben das nicht mehr top ist, der kann nach etwa im Jahr dann schon sagen, dass er an der unteren Schiene ist, am unteren Ende der Leistungsskala. Gut, dann mache ich mal weiter mit den News. HTC und Huawei, können die zusammengehen? Da gibt es nämlich jetzt Gerüchte, dass die eventuell sich zusammenschließen wollen. Huawei ist ein riesiger Anbieter. Wir kennen den so nicht, aber der ist eben sehr, sehr groß. Ja, Huawei ist einer der größten Handyhersteller. Unglaublich, dass man das hier bei uns so gar nicht, wie soll ich das sagen, erkennt. aber ja gut, ich meine, so ist es nun mal. Und Huawei könnte den angeschlagenen HTC-Konzern, das muss man leider so sagen, vielleicht gut unterstützen. Also wenn die zwei sich zusammenschließen, ja, und dann ein eigenes Telefon, sage ich mal, auf den Markt bringen oder eigene Telefone auf den Markt bringen oder vielleicht die ganze Firmen zusammenlegen, einfach fusionieren, dann könnte das eigentlich für Huawei und für HTC für positive Sachen sorgen, denn Huawei hat ein Markennamenproblem. Ja, Huawei ist, wie gesagt, ein Top-Hersteller, einer der größten auf dem Weltmarkt und im Westen kennt den kaum jemand. Ja. Oder Huawei vielleicht ein Synonym für billig Plastik-Handys. Ja. HTC hingegen hat einen guten Namen, ja, immer noch, und hat aber hier Kapazitätsprobleme und Produktionsprobleme. Das hat man auch bei dem HTC One gesehen. Ich bin überzeugt davon, HTC hätte mehr HTC One verkaufen können, wenn sie denn überhaupt welche gehabt hätten. Ja, jetzt ist natürlich das Gerät auch wieder eine Zeit lang auf dem Markt. Jetzt ist der Launch vorbei. Ja, das muss man auch sehen. Also eigentlich könnten beide davon profitieren. Ob das was wird oder nicht, das ist natürlich hier noch Spekulation. Leider ist momentan die Seite, die ich verlinkt habe, gerade offline. Da geht's mir wieder rund. und ich denke mal, das wäre allerdings nicht ganz so abwegig. Ja. Ob da HTC oder Huawei mitspielen. Aber ich sag mal so, wenn HTC, ich sag das nicht gerne, wenn HTC jetzt mit dem HTC Mini und mit dem HTC Max keinen Hit landet, dann wird das eine schwierige Sache für HTC und dann wird es eher ein Kaufkandidat werden für andere Firmen. Ja. Es sind schon einige ja aus der HTC-Führungsriege gegangen. Ja, man sagt immer, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich möchte es noch nicht so krass sagen, weil, wie gesagt, HTC hat ja mit dem HTC One eigentlich ganz gut vorgelegt, jetzt erstmal für das neue Geschäftsjahr. Aber, wie gesagt, mit dem Mini und mit dem Max, da müssen sie richtig reinhauen, damit hier nächstes Jahr die Anleger zufrieden sind mit der Firma. Der Play Store hat ein neues Design bekommen, und zwar der Web Play Store. Sehr zu Missfallen vieler, ich hab mich im Thema vertan, ja. HTC One Mini. Sorry. Aber ihr könnt euch ja schon mal Gedanken machen über den Play Store. Ja, und so die Zornesröte ins Gesicht treiben lassen. Ich sag erstmal was von dem HTC One Mini, weil ich ja auch gesagt habe, dass das ganz wichtig ist. HTC One Mini ist ein 4,3 Zoll großes Handy. Ja, das heißt heutzutage halt auch schon Mini. Das soll eben, sag ich mal, für die Leute interessant sein, die für den das HTC One zu groß ist mit den 4,7 Zoll. Also kann ich doch nicht nachvollziehen. Ah, oh, okay. allerdings, wie immer bei diesen Mini-Versionen, gibt's leider auch technische Abstriche. Ob das sein muss wegen der Größe her, ja, oder ob das jetzt nur ist, damit man sich mit dem HTC One Mini nicht den Markt kaputt macht für das HTC One. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Ist vielleicht von beiden etwas. Ja. Auf jeden Fall hat das HTC One einen Snapdragon 400 Prozessor, Dual-Core mit 1,4 GHz, im Gegensatz zum Snapdragon 600 Quad-Core Prozessor mit 1,7 GHz. Ja. Dann eben das 4,3 Zoll Display. mit übrigens nur 341 Pixel pro Inch, während 468 Pixel pro Inch beim HTC One sind. Also trotzdem, dass das Display kleiner ist, es wird nicht so gut aufgelöst sein wie das vom HTC One. Es hat auch nur 1 GB Hauptspeicher, während das HTC One 2 GB Hauptspeicher hat, 16 GB normaler Speicher, das ist ja okay. 1800 mAh Akku im Gegensatz zu 2300 mAh Akku. Auch da kann man sagen, ja klar, ich meine, das Display ist auch kleiner, das ist ein anderer Prozessor, vielleicht ist da was vom Stromverbrauch eben niedriger, gehe ich einfach mal davon aus. Ja. Aber man sieht halt doch schon deutlich, dass es etwas abgespeckt ist gegenüber dem HTC One. Das haben auch die meisten eben so erwartet. Und für wen ist dann das HTC One Mini? Für Leute, die denen ein großes Display einfach zu klobig ist, ja, und die einfach was Kleineres haben wollen. Die technischen Daten machen sich am Anfang, und das sind wir wieder eben bei dem Problem, die fehlenden technischen Daten gegenüber zum HTC One nicht so groß bemerkbar. Ja. Das fühlt sich sehr gut an. Immer noch da, ruckelt nicht viel und so weiter und so weiter. Aber man kann eben davon ausgehen, dass das eben wesentlich schneller in Zukunft am Limit ist als das HTC One, weil es dann doch schon deutlich Unterschiede sind. Gerade das 1 GB mehr Arbeitsspeicher. Ja. Und das ist eigentlich schon mal ziemlich heftig. Ja. Das ist noch nicht mal so schlimm mit dem Prozessor. Ja, ein Dual-Core 1,4 GHz Snapdragon 400 und Quad-Core 1,7 GHz Snapdragon 600. Da hätte ich jetzt keine Angst zu sagen, ja gut, das wird's jetzt nicht rausreißen. Ja. Aber der Speicher, das ist zu... Der Unterschied ist zu krass. Also heutzutage würde ich mir kein Telefon mehr holen mit 1 GB RAM. Mindestens 1,5 GB ist zu empfehlen, damit die Apps und das Multitasking auch richtig funktionieren. Jo, also, jetzt aber Play Store. Ja, viele haben das nicht ganz so lustig gefunden. Ja, zuerst mal sah das sehr gut aus. Mir gefällt es auch optisch ausgezeichnet. Ja, dann haben sich aber die Probleme gehäuft. Bei vielen war eben der Store im Web sehr langsam. Ja. Ich rede also jetzt von der Webversion. Die App auf dem Handy ist ja schon längere Zeit geupdatet worden, also kein Problem. Und das kommt zum einen daher, weil die Leute, die eben jetzt zum Beispiel keinen Chrome-Browser benutzen, PNG angezeigt bekommen, statt dem neuen Google Image-Format WebP, das sehr, sehr toll ist. Ich finde das WebP wirklich phänomenal gut. Aber das Problem ist, dass wenn eben ein Browser kommt, zum Beispiel ein Firefox, der eben kein WebP kann, der muss zuerst mal PNG laden. Und ungelogen, bis zu 10-fach mehr muss da übertragen werden an Grafikdaten, damit eben die Seite komplett angezeigt wird. Und das ist eben bei Leuten, die eine langsame Netzverbindung haben, ein Graus gewesen. Und das hat man da auch gemerkt. Zusätzlich sind allerdings wirklich ein paar Sachen aufgetaucht, die sind wirklich ärgerlich, da es Sachen gibt, die fehlen jetzt. Beispielsweise wurde die, und ich sag das nur ungern, ich bin normalerweise immer für Updates und überhaupt, ja, aber die App-Liste beispielsweise wurde verschlimmbessert. da fehlen jetzt Funktionen, die es vorher gab, komplett. Man hat jetzt eine Komplettansicht über alle installierte Apps, aber eben nicht mehr aufgeteilt. Das heißt, im Prinzip herrscht da schon etwas Chaos. Ja. Und ich weiß nicht, was da los ist. Normalerweise bin ich eigentlich von Google gewohnt, dass die auch die Produkte bzw. die Angebote tatsächlich verbessern. Ja, es gibt natürlich immer dann welche, die immer dagegen sind. Ja, aber wo ich dann auch sage, nee, das kann nicht sein, das ist gut so, so ist es richtig. Ja. Aber hier muss ich den Leuten, die jetzt hier rumgejammert haben, doch im Endeffekt recht geben. Die anfängliche Euphorie ist schnell verflogen, wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Also ich habe es zum Beispiel im Firefox auch noch nicht geschafft, eine komplette App-Liste anzuzeigen. Also nach 5 Minuten war bei mir immer noch nichts. Ja, der Browser ist abgedunkelt worden. Ich habe eine Meldung bekommen, dass ein Skript den Computer einfriert. Das ist dann so 5-6 Mal gekommen. Ja, und das war's. Also mir ist nicht gelungen, diese App-Liste überhaupt nochmal aufzurufen in der neuen Version. Und ich muss schon sagen, das ist schon ziemlich heftig. Ja, das sowas geht einfach nicht. Ja. Und das ist auch nicht nur im Firefox, sondern auch im Chrome-Browser ist das Aufrufen von der App-Liste bisher bei mir nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Die ist natürlich relativ lang. Ja, habe schon viel installiert gehabt. Aber das geht einfach so nicht. Ja, das ist wirklich schlimm. Dann fehlen auch noch ein paar Punkte, wie zum Beispiel das Deinstallieren, ja, und so weiter. Also das ist alles schon äußerst, ärgerlich. Ja. Und ich weiß nicht, was Google dabei denn gedacht hat. Ja. Gut. So viel also mal zum Play Store Update. Das LG Optimus G Pro kommt auch nach Deutschland. Manche wollen es klein, manche wollen es riesig groß haben, nämlich zum Beispiel ein 5,5 Zoll 1080p Gerät mit 2 GB Arbeitsspeicher, dem Snapdragon 600 Prozessor und einer 13 Megapixel Kamera hinten. Und dieses LG Gerät wird das neue Flaggschiff sein von LG und damit kann man sagen, wow, genial, ich finde es sehr, sehr schön. Ob die irgendwann mit Samsung Ärger bekommen wegen dem Design, weiß ich nicht. Ja. Die haben ja sowieso schon Ärger mit Samsung wegen den Flachbildschirmen. und naja, ist aber nicht mein Problem. 40 Länder sollen das Gerät bekommen, eben Europa, Lateinamerika und der Mittlere Osten. Bisher war das Gerät nur in Korea erhältlich und hat dort richtig reingehauen. Es hat richtig eingeschlagen, das Gerät. Weil das Display natürlich in der Größe besonders schön ist, ja. 5,5 Zoll ist auch noch so im Bereich des Erträglichen, ja. Und ja, wie sich doch die Zeiten ändern, ja. Als das erste Samsung Galaxy Note rauskam, habe ich gesagt, das Teil ist ja überhaupt nicht zu benutzen, ja. Das ist so viel zu großes Display. Und ja, jetzt fange ich an bei 5,5 Zoll zu sagen, ja, das geht ja noch, das ist ja nicht ganz so groß, ja. Ich liebäugle mittlerweile mit dem Sony Xperia Z Ultra, wie ihr vielleicht wisst, ja, mit 6,4 Zoll Display. Ja, so ist es halt. So verändern sich die Zeiten. Aber schön, dass LG das auch bei uns rausbringen will, denn schließlich sollte man das anbieten. Große Handys, kleine Handys, mittlere Handys, warum nicht? Das macht ja Android aus, dass es eben jede Screen Size sozusagen gibt. So, dann große Sache. Google veranstaltet am 27. Juli 24. Juli, eine Veranstaltung. Ja, veranstaltet eine Veranstaltung, ganz genau. Ein Event. Ja, Breakfast mit Sundar Pichai. Ja, und der ist ja Chef von Chrome und von Android. Ja, und nachdem ja der gute Andy Rubin hier sich zurückgezogen hat aus dem Android-Projekt, ist ja Sundar Pichai. Ich mag den Namen Pikachu. und da ist ja der Chef. Und ja, der hält dann eben, eine Präsentation auf jeden Fall. Erwartet wird ein neues Nexus 7. Da sind auch schon etliche Sachen aufgetaucht im Netz, ja. Beispielsweise Bilder und technische Daten, die es da geben soll, und man darf gespannt sein. Angeblich so jedenfalls ein Aufkleber auf dem Gerät, dass hier diese Leaker da hatten, ja. 4 GB RAM, Arbeitsspeicher. Und ich muss sagen, das wäre wirklich ein Riesenfortschritt für die Android-Hardware, 4 GB RAM-Speicher und da kann man auch sehen, wohin der Trend geht, ja. Weil das ist immer wieder ein Problem gewesen bei den Power-Usern. Eine verbesserte Kamera soll es geben, 5 Megapixel Auflösung, ja, das Display soll wesentlich besser sein. Also es soll jetzt sehr, sehr hohe Auflösung haben im Vergleich zu dem alten Nexus 7 Display und so weiter. Und angeblich soll es auch Nexus 7 heißen. Ich weiß nicht genau, das wäre vielleicht keine gute Entscheidung. Da ist eben die Verwechslung perfekt, aber naja gut. Sowas sehen wir noch. Android Version 4.3 wird bestimmt auch angesprochen. Ja. Kann ich mir schon vorstellen, das wird jedenfalls auch erwartet mal dort. Und ja, eventuell, bestimmt, wahrscheinlich, vielleicht, was über das Moto X. Ja, das, ja, Mid-Range-Phone, Mittelklasse-Telefon, Moto X, komme ich in den Community-Geschichten noch dazu. Aber auf jeden Fall schon mal vormerken, 24. Juli, Mittwoch, da geht bestimmt die Post ab. Und man darf gespannt sein, was Google uns da präsentiert. Vielleicht kommt ja was ganz anderes. Ja, vielleicht kommt ja noch so die riesen Ankündigung, der riesen Hammer. Aber naja, ich weiß nicht. Ich bleib mal auf dem Boden. Ne? Ja, genauso wie ich letzte Woche schon auf den Boden zurückgekommen bin bei Leisure Suite Larry. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich habe Bedenken geäußert bei Leisure Suite Larry, dass eben hier dieses ständige Herausschieben und die Ankündigung eben auf der Seite, die Programmierer haben da geschrieben, dass es eben Probleme gibt, weil es ja zu viele Android-Versionen gibt, ja, und das dann zum Laufen zu bekommen auf den verschiedenen Handys. Und dann habe ich ja schon eingeworfen, weil ja, das hört sich nicht gut an, da könnte man vermuten eben, dass sich nicht an die Android-Guidelines beim Entwickeln gehalten wurde. Und ich sag ganz frech einfach mal, das hat sich bestätigt. Ja, den 18.07. Kam es dann tatsächlich raus, kostenlos. Ja, und warum? Weil die Leute eben erstmal das ausprobieren sollten. Man kann sich das in der App dann quasi die Vollversion dann holen. Ja, so ein weiteres Kapitel, das erste Kapitel dann eben kostenlos zu spielen. Ja, und so war das dann auch gut, denn auf meinem Samsung Galaxy Tab hat es gleich schon mal nicht funktioniert. Nach dem Install-Screen stürzt das Teil ab, der Launcher wird mit runtergezogen, stürzt alles ab und Android startet quasi neu. Ja. Bootet nicht, aber startet den Launcher neu. Und das heißt also, da ist wirklich was ganz, ganz übel gelaufen. Ja, also zunächst mal wird das auf meinem Gerät installiert und als kompatibel angezeigt. Es ist nicht kompatibel. Und dann bestätigt das eigentlich auch, was ich schon gesagt habe. Das ist einfach, tut mir leid, wenn ich den Entwicklern hier für dieses super Game eigentlich, ja, ich habe so gehofft, dass es toll wird, da jetzt so reinfahre, aber dass es einfach schwach programmiert wurde. Ja, es von Android Guidelines gibt es da überhaupt keine Spur. Hätten sie sich daran gehalten, wäre das bei den Geräten ab Gingerbread bis Jelly Bean kein Problem gewesen. Ja, viele Programmierer zeigen das auch, wie das funktioniert, wie das geht. Ja, das ist kein Hexenwerk. Und leider haben es die Programmierer hier nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob das ein Motivationsproblem ist oder was auch immer. Schade um dieses Kickstarter-Projekt. Viele Leute haben sehr stark darauf gewartet, dass die Android-Version jetzt kommt. Aber leider, für die meisten wird es unerreichbar bleiben, weil es einfach nicht auf dem Gerät läuft. Vielleicht gibt es ja noch ein Update, vielleicht wird da noch was verbessert. Für mich sieht es einfach nach einer Multiplattform-Umsetzung aus, ja, die mit automatischen Tools das Programm eben für die verschiedenen Plattformen kombiniert hat, möchte ich mal sagen, wenn es auch nicht ganz 100% korrekt ist, der Ausdruck. Aber hier von einer nativen Android-Programmierung kann man da nicht reden und von Android-Guidelines eben auch nicht. Und deswegen ist es äußerst schade. Mensch, tut das doch nicht Larry an. Ist echt schade. Das hat Larry Laffert nicht verdient. Nein, nein, nein. Im Galaxy Note 3, das soll's gerüchteweise dem neuen Exynos Octa 5 geben. Das ist auch wieder geleakt worden. Ja. Wie sagt man da? Geleakt worden. Vielleicht verraten worden, erzählt worden, ja, spekuliert worden, ich weiß nicht. Jedenfalls nichts ist 100% klar darüber, aber es sieht aus, als ob es eine verlässliche Quelle ist. Es könnte allerdings so auch die Spekulation weiterhin durchaus aber auch ein Snapdragon 800 Prozessor sein. Ja, ja wirklich? Ja, ich weiß nicht. Der Exynos 5420 würde eher passen jetzt erstmal. Der Snapdragon 800, das war ja der auch für das Galaxy S4 in bestimmten Versionen verbaut wurde. Es gab aber nicht genug Stückzahlen. Und ich bin skeptisch, ob es für das Galaxy Note 3 jetzt genug Stückzahlen gibt, so dass es durchaus eben Entschuldigung, umgekehrt, ja. Dass die den Snapdragon 800 Quad-Core-Prozessor nehmen, das ist wirklich schlimm. Statt dem Exynos, der Exynos ist nämlich der Octa-Core-Prozessor, der eben in nicht ausreichender Stückzahl für das Samsung Galaxy S4 zur Verfügung gestanden hat. Und es würde mich wundern, wenn jetzt dieser Prozessor für das Galaxy Note 3 in ausreichend Stückzahlen zur Verfügung stehen würde, nachdem ja das S4 immer noch Probleme hat, von diesem Prozessor zu bekommen. Und dass dann eben hier Samsung durchaus den Snapdragon 800 eben wie beim S4 für bestimmte Märkte als Ersatz nehmen könnte. Wäre schade, ja. Aber es ist wohl auch eine Preisfrage letztendlich dann, denke ich. Und ich hoffe, dass das Samsung Galaxy Note nicht so teuer ist. Allerdings viel Hoffnung mache ich mir da nicht. Da gucke ich schon eher zum HTC One Max, das immer wieder Preisregionen um die, was ich mir kaum vorstellen kann, aber es wird immer wieder im Internet in Verbindung gebracht mit Preisregionen um die 300 Euro. Ja. Ich wüsste nicht, wie das gehen soll, weil das HTC One ist ja schon teurer, viel teurer. Aber ich lasse mich mal überraschen. Vorher wird jedenfalls nichts gekauft. Und es wird noch eine heiße Zeit kommen bis Oktober. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Im September geht es bestimmt auch nochmal rund. Auf der IFA wird einiges gezeigt werden. Und bis dorthin soll ich es mal warten. Ja, Project Shield soll am 31. Juli ausgeliefert werden, offiziell. Es ging dann doch relativ fix. Ruckzuck hat es Nvidia auf die Beine gestellt. Das Final, die letztendliche Version hier von dem, ja, Controller mit Display scheint draußen zu sein. Und es sieht immer noch ein bisschen komisch aus, finde ich. Vom Preis her ist es meiner Meinung nach etwas zu teuer, aber dennoch wird es bestimmt seine Abnehmer finden. Die Hardcore-Android-Zocker könnten sich das Ding ruhig mal angucken. Das sprüht gerade so vor technischen Daten, ja, und wie ich es eben ja gesagt habe, ist es gar nicht mal so verkehrt. Und deswegen dürfte es für Hardcore-Zocker doch mal einen Blick wert sein. Jo, so, wo sind wir jetzt? Dann machen wir ein bisschen schneller hier. Das HTC One, der HTC One LTE-Bug ist in den USA jetzt ausgemerzt worden. Ich weiß gar nicht, ob das für unsere LTE-Netze überhaupt relevant war. Jedenfalls waren die amerikanischen Versionen in denen ihren Frequenzen mit einem Bug ausgestattet, das die Leute zum Wahnsinn getrieben hat mit dem Empfang und mit dem Umbuchen von LTE in 3G. Und dafür gibt es jetzt ein Update. Dieses Update beinhaltet allerdings noch nicht 4.2.2. Es ist noch ein Update 4.1.2. Und das ist sage und schreibe 247 Megabyte groß. Puh, puh, könnt ihr mal sehen, ne? Die Fernseher! Das darf doch alles nicht wahr sein. Leute, Leute, Leute. Irre. Also, das dürfte interessant sein für die Leute, die ein US-importiertes Gerät haben. Wie gesagt, ob das für unsere Netze relevant sind, kann ich noch nicht sagen, ob das bei uns dann überhaupt geupdatet werden muss. Ich habe jedenfalls von einem LTE-Bug in Deutschland noch nichts gehört. Jo, dann gibt's noch was Interessantes, mal so kurz, ganz kurz im Ablauf. Ganymotion, wem sagt das was? Das ist ein Android-Emulator, ja, eine Entwicklung der Android Antro VM Open Source Projektentwicklung, und 300.000 Entwickler sollen das angeblich schon benutzen. Und hier habe ich mal was verlinkt, da wird es beschrieben, wie man das installiert unter einer 64-Bit Ubuntu 13.04 New Linux Installation. Und es ist also wirklich recht einfach. Ja. Ich bin heute noch nicht dazu gekommen, ich werde es vielleicht morgen mal tun. Was ist das? Problem ist, wenn man solche Sachen entwickelt, muss man das ja auf dem Gerät auch testen. Also braucht man einen Emulator, wenn man das nicht immer ständig hin und her schieben will. Dieser Emulator kann dann eben in einer Oberfläche laufen, und dort kann man dann die Programme erstmal vorab testen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Es gibt allerdings auch noch andere Spielereien, die man damit machen kann. Auch wenn man kein Entwickler ist, ist es manchmal ganz, ganz interessant, wenn man verschiedene Apps an seinem PC nutzen kann. Ja, das ist ganz lustig manchmal. Auch das kann man natürlich tun. Und deswegen ist nicht unbedingt nur für die Entwickler da. Ja, ist interessant, sondern vielleicht auch für Leute, die eben Android-Apps mit Einschränkungen natürlich auf dem PC nutzen wollen. Ja, warum nicht? Gut, also Link ist vorhanden. Ganymotion nennt das sich. Android Emulator. Dann WLAN-Passwörter bei Google speichern. Das ist schon so halb in der Community drin, ja, denn das wurde mir auch schon in der Community geschickt, und zwar vom Stefan. Der war sehr aktiv wieder. Danke, danke, Stefan. Das Problem ist, dass Android ja so diese automatische Backup-Funktion hat. Die ist sehr, sehr gut, weil wenn man dann ein neues Android-Gerät hat, werden einfach alle Apps, die man auf dem alten Gerät hat, auf das neue übertragen. Wunderbar, man hat kaum noch Arbeit, inklusive dem WLAN-Passwort, das wird auch übertragen. Das heißt, man muss immer noch mal das WLAN einrichten. Ja, aber merkt ihr den Haken? Ja, Google hat das WLAN-Passwort. Das wäre alles nicht ganz so schlimm. Ja, Google hat viele Passwörter von uns. Wenn man Chrome nutzt, dann wahrscheinlich alle Passwörter. Oh, nur das Problem ist, dass das Passwort unverschlüsselt bei Google abgelegt wird. Also die einzige Verschlüsselung, was es da gibt, ist eben die WLAN-Verschlüsselung, die man selbst hat, beziehungsweise eben dann die übertragende SSL-Verschlüsselung beim Übertrag. Das war's. Bei Google liegen die dann unverschlüsselt. Wie man das jetzt einstufen will, ob man das jetzt als Katastrophe einstuft oder als, naja, nicht ganz toll oder egal, das muss jeder selbst wissen. Aber auch wenn ich kein, sagen wir mal, Cloud-Verächter bin und auch kein übertriebener Sicherheitsfanatiker, ja, muss ich doch sagen, angesichts dieser ganzen NSA-Abhöraffäre und Tempora und so weiter, muss ich doch sagen, dass mir es nicht so wohl ist, wenn das mein WLAN-Passwort auf irgendeinem Server unverschlüsselt irgendwo liegt. Ja. Also wie gesagt, brisant ist es nicht, und es ist auch nicht, es wird auch nicht heimlich gemacht. Es steht klipp und klar drauf, ja, wenn man diese Update-Funktion aktiviert, und zwar nicht nur, geht nicht nur ein Requester auf, wo das steht, sondern es steht auch bei der Funktion selbst drauf, ja, dass eben, hier bei meinen Daten sicher steht, App-Daten, WLAN-Passwörter und andere Einstellungen werden auf Google-Servern gesichert. Ja, also das ist nichts, was jetzt irgendwie neu ist, das ist schon, seit es diese Auto-Backup-Funktion gibt, und es ist auch nichts, was verheimlicht wird, sondern es ist einfach jetzt nur, dass es eben publik wurde, dass es unverschlüsselt abgelegt wird. Und das ist vielleicht eben nicht so gut, weil ja, da kann man dann wieder solche Storys spinnen, ja. Mit dem Passwort, mit dem WLAN-Passwort kann man dann alles machen im Prinzip. Ja. Sich ins eigene Netzwerk rein hacken, die Daten abhören, auch hier natürlich oder lokal, ja. Oder auch mal vielleicht, ja, was über das Netzwerk machen, was nicht ganz so legal ist, und dann hat man schon einen Grund. Ja, jetzt kommt wieder die Paranoia. Ja, also auf jeden Fall ist das WLAN-Passwort ein wertvolles Gut, und man sollte sich überlegen, ob das unverschlüsselt irgendwo liegen sollte. Gut. Dann Community, geht's weiter. Moto X, ja, nur Mittelklasse. Ich habe es ja schon letzte Woche angedeutet oder eigentlich deutlich gesagt, ja, der Hyper-Hyper-Version. Der Hype eben um dieses Moto X, das kann gar nicht gehalten werden, das steht fest. Ja, egal was jetzt am 25. oder am 1. August, am 24. oder am 1. August rauskommt, das wird die Erwartungen auf keinen Fall erfüllen können. Nur, ich fand's halt schon sehr ernüchternd, dass es eben nur ein Mittelklasse-Gerät ist, nur ein Midrange-Gerät, weit, weit weg von den Top-Geräten. Der Michael schreibt allerdings, ich finde es richtig, dass Motorola mit einem Mittelklasse-Gerät neu startet. Ein VW Golf ist massentauglicher als ein Phaeton. Ja, absolut richtig, korrekt. Ja, also für den Massenmarkt ist sicherlich das Moto X dann ein interessantes Gerät erstmal. Ja, aber wie ich ja schon heute im Thema groß erörtert habe, es kann nicht genug technische Daten, gute technische Daten haben, weil wer sich heute das Moto X kauft, der hat in einem Jahr ein Low-End-Gerät. Ich weiß nicht, ob das viele Leute so lustig finden, wenn die das neue top-gehypte Gerät von Google kaufen, ja, Google Motorola gehört ja Google, und dann stellen die fest, dass in einem Jahr das Teil unterste Schiene ist, ja, ist natürlich eine Sache. Ja. Auf jeden Fall, im Moment würde ich auch sagen, ja, das Mittelklasse-Gerät ist natürlich richtig. Aber Motorola muss auch auf den Namen achten. Ja. Motorola hat im Moment keinen so guten Namen. Die haben schon der Name so, naja, keine Updates, dann schnell veraltet, ja, mittlere technische Daten, und im Prinzip wird hier diesem Image kein Gefallen getan, wenn die jetzt eben dieses Gerät so herausbringen. Ja. Ja, warte mal, vielleicht kommt ja noch ein Moto X Plus oder sowas, ja, mit unglaublichen Daten, wir werden es dann erfahren. Ja. Also kann deine Meinung aber durchaus nachvollziehen, und ich bin sicher, dass viele Leute auch diese Meinung vertreten werden, denn schließlich soll das Gerät ja auch erschwinglich sein. Auch das ist ja ein nicht zu verachtender Punkt bei der ganzen Diskussion. Dann gibt es auch noch erste Pressebilder des Moto X, auch vom Stefan geschickt. Sehr, sehr interessant, ja, vor allem das mit der weißen Rückschale. Ja, aber ich glaube, man kann die ja auch persönlich stylen, diese Rückschale, bei der Moto X-Bestellung. Ja. Und kann man auf jeden Fall mal reingucken, wenn einen das interessiert, wie das Teil aussieht. Ist ja gar nicht mal so schlecht, sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Optisch gefällt mir das. Von der Dicke her, naja, okay. Da hat auch der Thilo was dazu zu sagen. Habe ich gestern auch mit einem weinenden Auge gelesen, schreibt er. Ich bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht von der Akkuleistung. Das Gerät scheint ja um einiges dicker als die üblichen Topmodelle zu sein. Es wurde im Vorfeld auch viel davon gesprochen, dass sich Google auf Akku und Kamera konzentrieren will. Ich habe mindestens mit einem Akku mit 2500 mAh gerechnet, zumal das gleich große Razer HD auch bereits 2500 mAh drin hatte. Ja, genau. Also, dann schauen wir mal, was da, wie gesagt, am Ende dann wirklich rauskommt. Vielleicht sind es ja doch noch ein paar Gerüchte, die noch entkräftet werden. Dann schauen wir mal. Ja. Bevor ich jetzt hier tobe, will ich jetzt erstmal die offizielle Ankündigung abwarten. So, der Arvid schreibt, moin Kollegen, ich erinnere mich daran, dass es bei Google Now, englische Version, mal das Kommando Scan a Barcode gab. Daraufhin rief Google Now die Kamera-App auf, welche dann den abfotografierten Barcode auslesen konnte. Man fragte, gibt es die Möglichkeit, die Kamera-App auch ohne Google Now dazu zu bringen, Barcodes auszulesen? Danke für eure Hilfe. Also die Kamera-App selbst, da gibt es zumindest im Stock Android keine Funktion dafür. Ja. Es gibt allerdings einige Apps, wie zum Beispiel auch eine Google-App des Google Goggles beispielsweise, ja, die kann eben dazu genutzt werden, um die Barcodes auszulesen. Ansonsten würde ich einfach den guten alten Barcode-Scanner empfehlen. Da liest du ziemlich jeden Barcode, ja, egal ob QR-Code oder Strichcode, EIN-Code, Sogar Postcodes können teilweise entziffert werden. Also ich finde, die App ist auch nicht besonders groß. Ja. Warum nicht einfach den Barcode-Scanner installieren? Also wie gesagt, direkt mit der Kamera-App, ohne jetzt Google Goggles oder so, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Falls es jemand weiß, ich habe den Artikel verlinkt hier, den Google Plus Artikel in der Community, vielleicht kann dem Arvid ja jemand helfen. Gut, das war's von der Community. Jetzt komme ich zur App der Woche und jetzt werdet ihr wahrscheinlich staunen, was ich hier diesmal für was Ungewöhnliches habe. Ich hoffe, ich habe die nicht schon mal App der Woche gehabt. Nein, kann nicht sein. Habt ihr quasi neu entdeckt, ja. Und zwar ist das die IMDb, Movies und TV App, ja, die offizielle IMDb-Datenbank, ja, sagt vielleicht dem einen oder anderen Filmfan was, eine umfangreiche Datenbank. Und diese App, die bietet jede Menge Funktionen. Die wurde, warum es mir jetzt gerade einfällt, mit dem das als App der Woche zu machen, die wurde vor kurzem geupdatet mit wirklich tollen neuen Design und auch vielen neuen Funktionen. Und so still und heimlich hat IMDb auch was eingebaut als Konkurrenz zu so Programmen wie beispielsweise GetMiso. Ja, das ist bei mir jetzt mittlerweile auch runtergeflogen wegen der anhaltend schlechte Unterstützung für Android. Ja, da ist keine Liebe vorhanden. Also die IMDb-App, mit der kann man einchecken auf IMDb, wenn man zum Beispiel seine Lieblingsserie sieht oder so weiter, muss man aber nicht. Vordergründig ist es erstmal eine Datenbank, die man super komfortabel abrufen kann. Man kann sich Wishlisten anlegen für Serien, die man im Auge behalten will, sogar Benachrichtigungen kann man einsetzen, wenn neue Folgen erscheinen von der Serie etc. Und für jede Serie gibt es dort Unmengen an Funktionen, an Informationen, die man abrufen kann. Nicht nur über die Serie, sondern auch über jeden einzelnen Schauspieler, der damit drin ist, ja, die Crew. Und dort gibt es Biografien, Filmografien. Also ein riesiges Informationsspektakel rund um Filme, ja, TV-Serien, Filme. Gibt eigentlich keine bessere Informationsquelle. Wikipedia kann vielleicht noch so ein bisschen mithalten, aber von der Aufmachung her und von dem Inhalt her ist die IMDb wirklich fantastisch gut gelungen als Website. Aber als Android-App hat sie noch den Vorteil eines wunderschönen Designs, das ganz schnell und gezielt an die Informationen kommen kann. Wie gesagt, ich habe da zum Beispiel eine Wishlist angelegt, ich check auch ein, ja. Und wenn das interessiert, ja, weil das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie man bei Google Plus einchecken kann, ja, wenn man was schaut am TV. Ich mache erstmal den Check-in hier in der IMDb-Version, ja, indem ich dann zum Beispiel die Episode aufrufe, ja, welche Episode, zack, Check-in. Dann gehe ich auf Share und damit kann ich den Link zu dieser Seite, zu der Episodenseite oder zu der Serie, je nachdem wie man will, an Google Plus schicken. Der holt sich dann das Vorschaubild und alles, da kann man noch was dazu schreiben, einen Text und so, und schon kann man sein Check-in quasi veröffentlichen. Also richtig schön gemacht. Das geht nicht nur mit Google Plus, sondern mit allen Apps, die installiert sind. Das nutzt nämlich intelligenterweise diese Funktion. Ja, das heißt, man kann es auch per Mail verschicken oder twittern. Alles, was man installiert hat, kann man da nutzen. Und, was weiß ich, sogar ein Notizbuch ablegen. Ja, alles ist da machbar. Gleichzeitig kann man dann eben mit der Folge sehen, ja, wie oft hat man schon gesagt, oh, in der Folge, oh, die Schauspielerin hier, die Nebenrolle, die kenne ich doch, ja, wer ist denn das? Zack, zack, zack, guckt, ah, ja, zack. Und dann wieder Informationen über die Schauspieler. Also das ist Wahnsinn, ja, das ist echt der Wahnsinn. Ich finde es richtig toll, eine komplette Datenbank und mit einer super Bedienoberfläche jetzt nach dem neuen Update. Check-in-Funktion, Trailer kann man sich anschauen. Ich könnte jetzt noch jede Menge andere Funktionen hier holen. Also das ist die ultimative App für Filmfans. Und deswegen App der Woche. Und damit bin ich auch am Ende vom heutigen Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Es waren ja wieder jede Menge Informationen diesmal. Ja. Und natürlich, wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder auch mal einen eigenen Beitrag machen wollt, der hier dann im Podcast ausgesendet wird, macht das. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus Uncast Community auswählen. Uncast Community. Dort findet ihr den Uncast und ihr könnt mir auch eine Mail schicken, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen, diesmal auch wieder besonders wichtig, findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Und auch hier möchte ich diesmal wieder die Musik, Intro- und Outro-Musik mal wieder erwähnen, ja, von Zero Project. Der Titel ist Infinity. Und er hat wirklich wunderbare Musik gemacht, ein griechischer Künstler, Zero Project. Und der Track hier, den ihr da immer hört, ist lizenziert in einer Creative Commons License by SA und gibt's auf Yamendo oder auf seiner Seite direkt. Ja, das ist www.zero-project.gr. Genau. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Tschüss.